Stop it! Hey, ich hab nicht alles aufgeräumt. Hey, ich hab nicht alles aufgeräumt. Hey, ich hab nicht alles aufgeräumt. We are experiencing technical difficulties.